Die Brautkutsche fährt als letzte hinter den Kutschen der Gäste. Sie darf nicht stehen bleiben und auch nicht umkehren. Regnen darf es, aber schneien sollte es nicht während der Fahrt. So viel Flocken Schnee, so viel Ach und Weh. Auch darf die Braut vor dem Altar nicht ihr Taschentuch fallen lassen, sonst gibt es in der Ehe viel Tränen. Beim Hochzeitsmahl sitzt das Brautpaar in einer Ecke, dem Brautwinkel, den es nicht verlassen darf. Um 12 Uhr nachts wird unter Singen der Schleier zerrissen und einem jeden Gast ein Stück davon als Andenken mit auf den Weg gegeben. Der Schulze hat 4 Töchter. Grete, Hedwig, Emma und Clara. Wenn der Vater am Sonntag mit seinen Töchtern in der Kutsche durchs Dorf fährt, zieht er den Pferden weiße Strümpfe an. Der Vater des Schulzen war Schulze und dessen Vater war Schulze. Und dessen Vater war Schulze und immer so weiter zurück bis 1650. Und deshalb zieht der Schulze, wenn er am Sonntag mit seiner mit Töchtern vollbeladenen Kutsche durchs Dorf fährt, den Pferden weiße Strümpfe an. Sonntag für Sonntag kutschiert nach dem Gottesdienst der Vater und Schwestern vom Kirchweg auf die Hauptstraße hinunter, an Fleischerladen und Schule vorbei. Nach der Ziegelei biegt er links von der Hauptstraße ab und folgt dem Uferweg bis hin zu dem Grundstück auf halber Höhe des Schäferbergs, das von allen im Dorf Claras Wald genannt wird, weil es ihr Erbteil ist. Dort wendet Vater die Kutsche. Im Sommer springen wir 4 dann schnell ab, um auf der rechten Seite des Weges ein paar Himbeeren zu pflücken. Der Wurrach, wie Vater im Dorf genannt wird, lässt aber, sobald er gewendet hat, seine Peitsche knallen und wir springen auf unsere Plätze zurück. Die Fahrt geht jetzt heimwärts zum anderen Ende des Dorfes, zur Klotthofstelle, die der König um 1650 herum dem Urahn unseres Vaters zum Lehen gab, samt einigen Feldern. Will eine Jungfer erfahren, ob sie bald heiraten wird, muss sie in der Silvesternacht an den Hühnerstall klopfen. Meldet sich zuerst eine Henne, wird nichts draus. Antwortet der Hahn, geht ihr Wunsch in Erfüllung. Die Mutter der 4 Mädchen ist bei Claras Geburt gestorben. Der Schulze hat keinen Sohn. Büttner und Häusler gibt es im Dorf, 2 Kossetten und einige Bauern. Aber nur einen Schulzen. Grete heiratet nicht, weil der älteste Sohn des Bauern Sanke, mit dem sie sich verlobt hat, der einzige von den 6 Sanke-Söhnen, der für die Landwirtschaft ausgebildet ist, weil er den sankischen Hof erben soll, unmittelbar vor der Hochzeit vom Grundherrn nicht zum Erben bestimmt wird. Die Hochzeit wird ausgesetzt. Und mein Verlobter besteigt, nachdem tatsächlich ein Schwager den Hof übernommen hat, in Bremerhaven ein Dampfschiff und fährt für 280 Mark nach Melbourne, Australien, wo er am 16. November 1892 mit einem Restvermögen von 8 Mark und einer goldenen Taschenuhr eintrifft, die er für 20 Mark verpfändet. Von Melbourne, Australien aus, schreibt er noch einen Brief an seine Verlobte. Danach hört Grete nichts mehr von ihm. Und die an den wurraschen Besitz angrenzenden sankischen Felder sind für immer verloren. Hedwig lässt sich mit einem Handarbeiter ein, der im Sommer auf der Klotthofstelle das Korn drischt. Als der Schulze davon erfährt, stürzt er mitten am Tag in die Scheune, reißt dem Arbeiter seinen Dreschflegel aus der Hand und jagt ihn vom Hof. »Ich hol die Axt, ich schlag dir tot!« Als er zum Hof zurückkommt, sperrt er Hedwig für einige Tage in die Räucherkammer auf dem Dachboden ein. Dort verliert sie ihr Kind, das zu der Zeit noch nichts weiter ist als ein kleiner, blutiger Klumpen. Emma, die drittälteste, hätte sicher zum Schulzen getaugt, wenn sie als Mann auf die Welt gekommen wäre. Sie geht dem Vater bei allem zur Hand, entscheidet, wenn er abwesend ist, über die Kontributionen der Dörfler, stellt Knechte und Mägde ein, überwacht Holzungen, Felder und Vieh. Über eine Heirat von Emma ist niemals von irgendjemandem, weder in der Familie noch im Dorf, je ein Wort verloren worden. In unserem Keller liegt ein Mann, der hat 100 Röcke an. Auf unserem Boden geht was. Es trippelt nicht, es trappelt nicht. Clara, der jüngsten Tochter der Schulzen, steht als Erbteil der Wald am Schäferberg zu. Der Wald grenzt unten an den See. Oben an die Wiese mit den Himbeersträuchern, die zum Gut gehört. Zur Rechten an die Ländereien des alten Warnack und schließlich zur Linken an die Wiese eines Büdners. Der Wurrach beansprucht diese Wiese für sich und liegt deshalb seit Jahren mit dem Büdner im Streit. Unter den gegebenen Umständen steht eine Zusammenlegung von Claras Wald mit anderen Flächen durch Heirat nicht an. Als der Fischer an ihrem Ufer anlegt, weiß Clara nicht, was sie sagen soll. Auch der Fischerbursche sagt nichts. Er wirft ihr nur das Seil zu. Sie fängt es auf und bindet es um eine Erle. Es ist Zufall, dass sie ausgerechnet heute in ihrem Wald ist. Zur Kutschfahrt hat der Vater seine Töchter, seit dem Missgeschick, das Hedwig passiert ist, nie wieder geladen. Der unbekannte Fischer reicht Clara die Hand. Sie hilft ihm beim Aussteigen aus dem schwankenden Boot und lässt dann wieder los. Erst als er ihr die Hand ein zweites Mal hinreicht, versteht sie, dass er weitergeführt sein will. Auf einem Sonnenfleck unter der großen Eiche in ihrem Wald wächst so ein Gras, wie sie es gern hat. Trockenes, hohes Gras, Büschel für Büschel. Dort kniet sie sich hin und zieht den Fischer zu sich hinab. Der Fischer legt ihr, des Schulzen jüngster und bislang unverheirateter Tochter, seinen Kopf in den Schoß. Und sie beginnt mit ihrem Rock seinen nassen Schopf trocken zu reiben. Am Anfang fällt uns Schwester nichts weiter auf, als dass Clara jetzt manchmal am Morgen besonders höflich grüßt und sich nach unserem Wohlergehen erkundigt, so als seien wir Fremde. An anderen Tagen dreht sie dafür den Kopf weg, wenn wir ihr einen guten Morgen wünschen. Das Zweite, was uns und auch den Leuten im Dorf auffällt, ist, dass Clara mit dem Kübel, in dem die Abfälle für die Schweine sind, oft vom Hof geht, statt ihn im Stall auszuleeren. Mit dem Kübel in der Hand durchquert sie das Dorf und biegt in den Uferweg ein. Das ist der Schlüssel zum Garten, worauf drei Mädchen warten. Die erste hieß Binka, die zweite hieß Bibbelde Binka, die dritte hieß Zickzitzack Nobbelde Bobbelde Bibbelde Binka. Der Schulze verbietet Clara, den Hof zu verlassen. Da nahm Binka einen Stein und warf Bibbelde Binka ans Bein. Da fing Zickzitzack Nobbelde Bobbelde Bibbelde Binka bitterlich an zu weinen. Sie beginnt, sich auf der Klotthofstelle zu verstecken. Eine Königin trank Tee, da schwammen drei Rehe über den See. Wie hieß die Königin? Sie hockt sich hinter die Büsche und Bäume des Gartens oder unter Bretter, die angelehnt irgendwo stehen, steigt auch in Fässer und Truhen. In irgendeinem Versteck hört man sie dann heulen und streiten. Zieht man sie daraus hervor, ist sie jedoch stets still und freundlich. Eine Zeit lang will sich jetzt kaum mehr ein Knecht oder eine Magd beim mächtigen Wurrach verdingen. Wir Schwestern legen alle spitzen Messer in eine verschließbare Lade, die Knechte ihre Äxte oben auf den Schrank in der Tordurchfahrt, und in Claras Zimmer schraubt der Vater die Fenstergriffe und die innere Türklinke ab. Und dann geschieht nichts weiter. Und dann geschieht nichts weiter, als dass Grete und Hedwig und Emma und auch Clara älter werden. Und Vater alt. Geschieht nichts weiter, als dass in Claras Wald ein Ast von der alten Eiche abbricht, im Gras liegen bleibt und verrottet. Alle Dorfbewohner sind längst daran gewöhnt, dass die Olle Schulzen, wie Clara inzwischen genannt wird, manchmal durchs Dorf hinkt. Zwei verschiedene Schuhe an den Füßen oder sogar überhaupt nur auf Strümpfen geht sie bis zum Fleischer, bis zur Schule, bis zur Ziegelei, aber nie weiter. Und wenn man sie fragt, wohin? Gibt sie zur Antwort, ich weiß nicht. Vergangenen Handschuh verlor ich meinen Herbst. Ich musste 3 Tage finden, ehe ich ihn suchte. Da kam ich an einem Garten vorbei, da stand ein Herr. An dem Herrn saßen 3 Tische. Da nahm ich meinen Tag ab und sagte, guten Hut, meine Herren. Da lachten die Herren so an zu fingen, dass ihnen der Platz bauchte. Das erste Drittel von Claras Wald verkauft der alte Wurrach an einen Kaffee- und Teeimporteur aus Frankfurt an der Oder. Das zweite Drittel an einen Tuchfabrikanten aus Guben, der seinen Sohn in den Kaufvertrag einsetzt, um dessen Erbteil anzulegen. Das dritte Drittel schließlich, das auf dem die große Eiche steht, verkauft der Wurrach einem Berliner Architekten, der bei einem Dampferausflug diesen mit Bäumen und Büschen bestandenen Hang entdeckt hat und dort für sich und seine Verlobte ein Sommerhaus bauen will. Zum ersten Mal in seinem Leben misst der Schulze Grund nicht in Hufen und Hektar. Zum ersten Mal in seinem Leben muss der Schulze von Parzellen sprechen. Mehrere 100 Jahre lang hieß Claras Wald eine Holzung. Alle 30 Jahre wurde rings um die große Eiche alles gefällt und dann wieder aufgeforstet. Jetzt sollen etliche der Bäume für immer bleiben. Um Schatten zu spenden, sagt die Verlobte des Architekten. Bei Einbruch der Dunkelheit fällt zum ersten Mal Schnee. Der Wurrach unterschreibt als Verkäufer der 3. Parzelle auf dem Schäferberg im Namen seiner entmündigten Tochter Clara. Für den Architekten unterschreibt als neue Eigentümerin dessen junge Verlobte. Emma entdeckt erst am nächsten Tag Claras Spuren im frisch gefallenen Schnee. Bei der öffentlichen Badestelle führen sie geradenwegs ins graue Wasser hinein. Immer abwechselnd ein Schuh, ein Strumpf, ein Schuh, ein Strumpf, ein Schuh. Wenig später wird auch ihr Leichnam gefunden. Am Ufer der Ziegelei hat er sich in den freigespülten Wurzeln einer alten Kiefer verhakt. Der Pfarrer will der Selbstmörderin ein christliches Begräbnis versagen. Aber das lässt der Schulze, der trotz seines hohen Alters inzwischen Ortsbauernführer geworden ist, nicht gelten. In dem Hause, in dem ein Todesfall erfolgt, hält man sofort die Uhr an. Der Spiegel wird verhängt, sonst sieht man 2 Tote. Man öffnet die oberen Fenster und löst, falls keine Dachluken vorhanden sind, einen Dachziegel, damit die Seele hinausfahren kann. Der Tote wird gewaschen und umgekleidet. Eine Jungfrau beerdigt man im Schmuck der Braut, mit weißem Kleid, Myrtenkranz und Schleier. Woher er gekommen ist, weiß im Dorf niemand. Er geht den Bauern bei der Veredelung ihrer Obstbäume im Frühling zur Hand. Jeder im Dorf weiß, dass die Bäume, die von ihm umgepfropft werden, beim weiteren Wachsen die regelmäßigsten Kronen zeigen. Im Sommer wird er von den Bauern als Schnitter und zur Aufstellung der Hocken geholt. Im Winter schlägt er mit den Dorfleuten gemeinsam Holz und zersägt die Stämme. Als die ersten Ferienhäuser am Ufer des Sees gebaut werden, hilft der Gärtner, sobald der See vereist ist, auch beim Schilfschneiden für die Dächer. Ihm selbst gehört kein Grund und auch kein Waldstück. Allein wohnt er in einer verlassenen Jagdhütte am Rande des Waldes. Wohnt da schon immer. Jeder im Dorf kennt ihn. Und dennoch wird er von den Leuten, Jungen und Alten, nur der Gärtner genannt. Als hätte er sonst keinen Namen. Der Gärtner spricht wenig. Und zu den Ereignissen im Dorf äußert er sich überhaupt nie. Sei es, dass jemand im See ertrunken ist oder irgendein Büdner einen Grenzstein heimlich versetzt hat. Manchen im Dorf ist der Gärtner wegen dieses Schweigens nicht ganz geheuer. Sie nennen ihn kalt, nennen seinen Blick fischig, vermuten Anflüge von Wahnsinn hinter der hohen Stirn. Als das Reetdach auf dem Haus, das ein Berliner Architekt für sich und seine Frau auf dem Grund der Clara Wurach bauen lässt, schon beinahe fertig ist, gesellt sich der zukünftige Hausherr zu ihnen und fragt, ob sie vielleicht jemanden kennen, der bei der Umwandlung des Waldes in einen Garten behilflich sein könnte. Der Dachdecker empfiehlt den neben ihm sitzenden Gärtner, der dem Architekten kurz zunickt und damit sein Einverständnis bekundet. Der Gärtner fällt also, auf Anweisung des Hausherrn, einige Kiefern. Er legt einen Weg an, der zwischen zwei Wiesen den Hang zum See hinabführen soll. Er sät Gras, pflanzt Rosen, hebt Pflanzlöcher aus und füllt Komposterde hinein. Beim Graben stößt er nach einer dünnen Schicht aus Humus auf die Ortsteinschicht. Darunter verläuft die grundwasserführende Sandschicht. Und unter dieser Sandschicht schließlich liegt blauer Ton, wie er hier überall in der Gegend vorkommt. Früher einmal überspülte der See auch diese Anhöhe, die im Volksmund Schäferberg heißt. Nichts anderes war der Schäferberg vor Jahrtausenden als eine Untiefe, wie es heute noch unter der Wasseroberfläche der Gurkenberg ist oder das Schwarze Horn, der Käpperling, der Hofte, der Bulzenberg, der Nacklige oder Mindachsberg. In der unter dem Ortstein noch immer wellenförmigen Sandschicht haben sich die Winde, die damals über das Wasser strichen, verewigt. Es ist schon bitter, dass er jetzt alles eingraben muss. Das Meißner Porzellan, seine Zinnkrüge und das Silberbesteck. Als sei Krieg. Er weiß selbst nicht, ob er etwas begräbt oder nur Vorräte anlegt für seine Wiederkehr. Überhaupt weiß er jetzt viel weniger, als er einmal wusste. Seine Frau hatte unmittelbar vor dem Einmarsch der Russen eben dieses Geschirr, diese Zinnkrüge und dasselbe Silberbesteck schon einmal in Kisten verpackt. War aber damals mit den Kisten auf den See hinausgerudert und hatte alles im Wasser versenkt, auf der Untiefe des Nackligen, die sie vom Schwimmen her kannte. Erst nach dem Fall der Reichshauptstadt war es ihm gelungen, zu seiner Frau hinauszukommen. Sie hatte sich im begehbaren Schrank hinter der doppelten Tür vor den Russen versteckt. Er fand einen von Pferden zertrampelten Garten vor und einen Gärtner, der über die Verwüstungen weinte. Seine Frau teilte mit ihm den halben Laib Brot. den der Russe ihr dagelassen hatte. Er hat Glück, dass in diesem Jahr der Winter so mild ist, dass er mit dem Spaten überhaupt in die Erde hineinkommt. Seine Zinnkrüge begräbt er zwischen den Wurzeln der großen Eiche, das Meißner unter einem Tannenbusch und das Silberbesteck im Rosenbeet gleich beim Haus. Ruhet in Frieden. Mit den von der Erde geschwärzten Nagelrändern wird er schon in 2 Stunden in der S-Bahn nach West-Berlin sitzen. Viel weniger weiß ich, als ich einmal wusste. Er bringt den Spaten zurück in den Werkzeugschuppen unten am Wasser, wo dieser seit 20 Jahren seinen Platz hat, schließt den Schuppen ab, geht die flachen, steinernen Stufen wieder hinauf zum Haus. 8x8 Stufen, gebrochener Sandstein, Natur. Hängt den Schlüssel ans Schlüsselbrett in der Stube. Zieht die Kurbel für die Fensterläden ein letztes Mal aus der Wand und schließt die Läden von innen mittels des verborgenen Mechanismus, den er als junger Mann einmal selber erfunden hat, um seine Frau zum Lachen zu bringen. Ein letztes Mal noch geht er die Treppe hinauf. Sie knarrt bei der 2., 7. und der 4. Stufe. Er geht am Zimmer seiner Frau vorüber. Aus dem riecht es, so wie sonst, nach Pfefferminz und nach Kampfer. Pfefferminzsalbe für die Brust und Kampferöl zum Einreiben der Beine. Wie ein ihr zu Diensten stehender Dämon hatte er seiner Frau das Haus gezaubert und jeden ihrer ausgefallenen Wünsche erfüllt. Auf dem Balkongitter vor meinem Zimmer lassen wir ein eisernes Vögelchen anschmieden. Ihren Kleiderschrank verbarg er, versehen mit einem geheimen Mechanismus zum Öffnen, hinter einer doppelten Tür. Und das Bettzeug soll hinter 3 Klappen zu verstauen sein, die rings um das Bett in die Täfelung eingearbeitet und mit rosafarbener Seide bezogen sind. Dass für Kinder kein Zimmer vorgesehen war, verstand sich für beide von selbst. Die Milchglasscheiben, die er in 2x3 Kassetten in die Tür zu seinem Atelier hat einarbeiten lassen, klirren ihm ein letztes Mal leise entgegen. Er öffnet die Tür und tritt ein, steht ein Weilchen hinter dem Zeichentisch und blickt hinunter zum See. Auf dem Tisch liegen noch Zeichnungen für seinen ersten Bau in der Mitte Berlins. Den wichtigsten Auftrag in seinem Leben als Architekt. Den Auftrag, der ihn jetzt zu Fall gebracht hat. Im Gebälk hört man die Marder scharren. Die Marder bleiben. Abschließen. Er geht die Treppe wieder hinunter. Abwärts knarrt sie bei der 2., 15. und der 4. Stufe. Ins Ende des Handlaufs hatte er selbst Trauben und Weinblätter geschnitzt. Abschließen. In der Küche tropft ein Wasserhahn. Den noch zudrehen. Noch einmal durch die Butzenscheiben hinausblicken auf Sandweg und Bäume. Das farbige Glas färbt selbst die kahlen Bäume noch grün. Am Morgen strich das Sonnenlicht über die Kiefer, die vor dem Haus steht. Das hieß, es würde den ganzen Tag schönes Wetter sein. Die Sonne scheint dann auf die beiden Wiesen zur linken und rechten des Weges, der zum Wasser hinabführt. Der erste Tag im neuen Jahr. Der Gärtner schläft noch. Niemand spaziert. Prosit Neujahr. Übers Wochenende verhaften wir niemanden, hatte der Beamte gesagt und ihn noch einmal entlassen. Umgebracht werden also sollte er nicht. Nur weg sollte er, raus, fort, bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mit den von der Erde geschwärzten Nagelrändern wird er schon in 2 Stunden in der S-Bahn nach West-Berlin sitzen. 5 Jahre mindestens, hatte der Beamte gesagt, für die Tonne Schrauben, die er von seinem eigenen Geld im Westen gekauft hatte, um im Osten zu bauen. 1 Tonne messingne Schrauben für den wichtigsten Bau seines Lebens. Friedrichstraße, Berlin-Mitte. Ein Bau für den Staat, der ihn jetzt davonjagt. Heimat planen. Das ist sein Beruf. 4 Wände um ein Stück Luft. Ein Stück Luft, sich mit steinerner Kralle aus allem, was wächst und wabert, herausreißen und dingfest machen. Heimat. Ein Haus, die 3. Haut, nach der Haut aus Fleisch und der Kleidung. Heimstatt. Und jetzt muss er froh sein, das blanke Leben zu retten, die 3. Haut sich abziehen zu lassen und mit glänzenden Innereien den rettenden Westen zu erreichen. Er geht links um das Haus herum, am Rhododendron vorbei. Unter seinen Füßen die Gitter, mit denen er während des 2. Krieges alle Kellerfenster abgedeckt hat. Mannesmann Luftschutz steht darauf. Auch jetzt noch, mitten im Frieden. Greife immer aus der Sonne an, hieß die 1. Regel des Luftkampfs. Beim 2. Krieg war er schon zu alt gewesen zum Kämpfen. Aber auf seine eigene Art hatte er sein Stellungsgebiet vergrößert. Wären die Scholle, das Haus und der See nicht seine Heimat, hätte es ihn niemals in der Ostzone gehalten. Jetzt wird ihm die Heimat zur Falle. Er hatte am Ende des Krieges mit den Russen in Berlin 5 Nächte lang verhandelt und gesoffen, um den Abtransport der Maschinen aus seinem Tischlerbetrieb zu verhindern. Hatte sein Architekturbüro und den Betrieb auch über die 1. Welle der Enteignung gerettet, mit sozialistischem Gruß. Das Ablehnungsschreiben von Speer hatte ihm unter den Roten schließlich sogar den Auftrag für die Friedrichstraße verschafft. Mannesmann Luftschutz. Jetzt, 6 Jahre nach Kriegsende, greifen die Kommunisten doch noch nach seinem Unternehmen. Jetzt fällt es ihnen ein, plötzlich, mitten im Frieden. Lasse den Gegner nicht aus den Augen. Sein ganzes Leben hatte er dafür gearbeitet, Geld in etwas Wirkliches umzuwandeln. Hatte erst die 1 Hälfte der Scholle gekauft und das Haus darauf gebaut, später die 2. Hälfte mit dem Steg und dem Badehäuschen dazu. Sein ganzes schwer erarbeitetes Geld war hier festgewachsen, war buchstäblich als Eichen, Erlen und Kiefern hier verwurzelt. Geld anlegen. Hatte das früher geheißen. Das Geld in unruhigen Zeiten in beständigen Werten anlegen. So hatte er es gelernt. Leider ist inzwischen dem, was er gelernt hat, die Wirklichkeit abhanden gekommen. In der märchenhaften Unordnung, die die Russen uns Deutschen hinterlassen haben, ist nur zu bedauern, wem ein Stück Land gehört. Und kein fliegender Teppich. Als er von den Juden das Badehaus übernahm, hingen noch deren Handtücher dort. Noch bevor seine Frau diese waschen konnte, war er schwimmen gegangen und hatte sich mit einem der fremden Handtücher trocken gerieben. Frotte, 1. Qualität. Die Juden sind ja auch Tuchfabrikanten. Sein 1. Antrag auf Aufnahme in die Reichskulturkammer war daran gescheitert, dass er im Antragsformular auf die Frage nach der arischen Abstammung Ja und Nein geschrieben hatte.

Die Rosen vermischen ihr Rot mit dem tieferen Rot eines Bougainvillea-Strauchs, der an der Hauswand wächst und das Wohnzimmerfenster mit seinen Blüten überwölbt. Adler, deutsche Wertarbeit. Mit dem Adler fahren sie am Vormittag die Küstenstraße entlang ostwärts. Neben ihm sitzt seine Mutter Hermine, auf dem Rücksitz Arthur, sein Vater, und seine Frau Anna. Arthur und Hermine, Ludwigs Eltern, sind zu Besuch. 2 Wochen später fahren sie wieder heim. Die liefern bis hierher? Ja, uns haben sie doch auch bis hierher geliefert. Heim. Auf dem Nachbargrund ist viel Betrieb. Die Vermesser sind da, ein paar Handwerker und der Bauherr, ein Architekt aus Berlin. Der steht in Knickerbockern da und grüßt herüber. Heil! Komm, ich heb dich rauf, sagt er, Ludwig, der Onkel zu Doris, seiner Nichte. Die Kiefer hat etwa in Höhe seiner Schultern einen hölzernen Buckel. Dort hinauf hebt er das Kind. Und? Was siehst du? Einen Kirchturm. Da! Im See! Arthur und Hermine, seine Eltern, sind zu Besuch. Für das Foto, das ein anderer Ausflügler von ihnen macht, setzt seine, Ludwigs, Frau Anna sich auf die Kühlerhaube des Adler. Deutsche Wertarbeit. Die Mutter, Hermine, lehnt sich an das Mäuerchen, hinter dem der Berg steil zum Indischen Ozean hin abfällt. Sein Vater Arthur und er stehen hinter den Frauen. Was für ein Anblick. Paradiesisch. Die Bergkette auf der anderen Seite der Bucht hält als Hintergrund die 4 zusammen. Wir sind nur zu Besuch. In 2 Wochen müssen wir wieder heim. I don't want anymore, sagt die kleine Elizabeth und rennt ins Haus. Elliot nimmt den Ball, lässt ihn ein paar Mal zwischen seiner Hand und dem Boden auf- und abspringen, dann geht auch er hinein. Das Haus ist jetzt mitten im Sommer so aufgeheizt, dass die Kerzen am Weihnachtsbaum sich schon wieder verbiegen. Why does Lametta hang on the tree? Hat die kleine Elizabeth ihn gefragt. It is supposed to look as if der Baum in einem verschneiten Winterwald stünde, sagte er, Ludwig, ihr Vater. What is a verschneiter Winterwald? A deep forest, in which the ground and all branches mit dickem Schnee bedeckt sind und von den Ästen hängen Eiszapfen herunter. Heim. Wenn es regnet, riecht man die Blätter des Waldes und den Sand. Alles klein und mild. Die ganze Landschaft dort am See so überschaubar. Die Blätter und der Sand so nah, als könne man sie sich, wenn man nur wolle, überziehen. Und das weiche Wasser des Sees leckt immer nur schwach am Ufer. Der See leckt an der Hand, die man in ihn hineinsteckt, wie ein junger Hund. Elizabeth hatte die Kleine genannt, nach seiner eigenen Schwester. Es sei seine Schwester so tief in die Erde gerutscht, dass sie auf der anderen Seite wieder herausgekommen ist. Durch die Erde gerutscht und im selben Jahr auf der anderen Seite der Welt von seiner Frau wiedergeboren. Und Elisabeths, seiner Schwester, Tochter Doris? Heil! Das Blech der Spaten fährt mit scharfem Geräusch an den Kieseln vorbei in die Erde. Auf dem Nachbargrund wird die Baugrube ausgehoben. Lass uns erst einmal sehen, was wird. Aber zumindest die Weide wird heute gepflanzt. Das habe ich Doris versprochen. Arthur, sein Vater, hält ihm die Schaufel hin. Vom Grundstück des Architekten her hört man die Kellen der Maurer gegen die Ziegel schlagen. Der Kaffee- und Teeimporteur drüben ist auch schon beim Fundament. Er, Ludwig, schaufelt das Loch für die Weide. Sein Vater blickt auf das leise, plätschernde Märkische Meer. Heim. Der gleiche Architekt, dein Nachbar von links. Anna wünscht sich im Moment nur einen Steg und ein Badehaus. Und dann sehen wir weiter. Es ist dein Erbe. Ich weiß. Arthur, Vater von Ludwig und Elisabeth, Großvater von Doris, nimmt den schlanken Baumstamm vom Boden auf und stellt ihn in das Loch. Hier, Doris, halt mal. Doris balanciert vom Ende des Lochs aus und hält mit beiden Händen das Stämmchen. Sein Vater greift selber zum Spaten und wirft rings um den Wurzelballen die Erde zurück in das Loch. Er, Ludwig, legt den Arm um Anna, seine zukünftige Frau, und beide betrachten die weite, glitzernde Fläche des Sees. Heim. Wenn die Weide schon groß ist und mit ihren Haaren die Fische kitzelt, wirst du immer noch hier zu Besuch sein, bei deinen Cousins oder Cousinen, und dich daran erinnern, dass du geholfen hast, sie zu pflanzen. Meine Cousins oder Cousinen? Man kann nie wissen. Die schwimmen jetzt noch in Abrahams Wurstkessel. Kann man die essen? Unsinn. Komm, hilf mir. Beide treten die Erde um den Stamm herum fest. Mit einem Paar großer Schuhe, gekauft 1932, Mark 35, und einem Paar kleiner, bloßer Füße. Heim. Doris, jetzt holen wir Wasser und gießen den Baum an, damit er gut wächst. Hermine und Arthur, seine Eltern. Er selbst, Ludwig, der Erstgeborene. Seine Schwester Elisabeth, verheiratet mit Ernst. Die Tochter der beiden, seine Nichte, die Doris. Dann seine Frau, Anna, und nun die Kinder, Elliot und die kleine Elizabeth, genannt nach seiner Schwester. Daheim hast du gern Klavier gespielt. Daheim warst du Tuchmacher, wie dein Vater. Hier hat er eine Autowerkstatt eröffnet und sich spezialisiert auf Kupplungen und Bremsen. Hier muss sich sein Gärtner von einem Beamten einen Bleistift ins krause Haar stecken lassen. Der Bleistift hält. Daraufhin bekommt der Gärtner ein C in seinen Pass gestempelt und ihm wird der Eintritt in öffentliche Parks verboten. Und seit du hier bist, hast du noch kein Klavier angerührt. Die kleine Elizabeth spielt hier sein Spielen. Sie nimmt Unterricht und lernt schnell. Als habe sie, noch bevor sie geboren war, immerhin das von daheim mitnehmen können, was kein Gewicht hat. Die Musik. Wie heißen nochmal die Berge am Grunde des Sees? Welche Berge? Der Gärtner von links hat es Doris vorhin erzählt. Gurkenberg und Schwarzes Horn, Käpperling, Hofte, Nackliger und Bulzenberg und Mindersberg. Nackliger. Von drüben hört man das Klopfen der Zimmerleute. Sie sind mit dem Dachstuhl drüben beim Architekten so gut wie fertig. Morgen ist Richtfest. Ein Schilfdach wollen sie machen. Wäre vielleicht was. Auch für euer Badehaus. Mal sehen. Und innen wenigstens ein Doppelstockbett und einen Waschtisch. Wir werden hier niemals die Nacht verbringen, Vater. Aber das nimmt doch nicht viel Platz weg. Links hört das Klopfen jetzt auf. Rechts das Schaben der Maurerkellen über die nackten Ziegel des zukünftigen Erdgeschosses. Feierabend. Er, Ludwig, steckt den Grundriss für das Badehaus. Länge 5,50 Meter, Breite 3,80 Meter, Bauart der Umfassungswände Holz, Bauart des Daches Schilf in seine Mappe. Das hier ist dein Erbe. Ja, ich weiß. 8 Böcke aus Eisen, darauf die Platten. Aus je 10 Brettern zusammengezimmert. Von Bock zu Bock jeweils eine Platte. 12 Meter lang ist der Steg. Schwarz gestrichen mit Teerfarbe, damit das Holz länger hält. Anna nimmt die kleine Doris, bevor sie den Steg betritt, auf den Arm, weil sie Angst hat, dass die Kleine ins Wasser fallen könnte. Doris schlingt die Beine um Annas Leib. Komm, ich bring dich ins Bett. Es ist ja noch hell. Das ist im Sommer nun mal nicht anders. Und Elliot? Der ist schon älter. Ich will aber nicht. Ach, komm schon. But only if you carry me. All right. Die kleine Elizabeth schlingt die Beine um Annas Leib. Anna trägt das Mädchen. Leib an Leib. Trägt die oder die. Vielleicht hat er Anna nur heiraten wollen, weil es ihm so gefallen hat, wie sich ihr Leib vorschob, um das Gewicht eines Mädchens zu halten.